schon durch manches Land erwecke Larmarmotte und immer was zu essen fand, erwecke Larmarmotte, erwecke sie, erwecke la, erwecke Larmarmotte, erwecke que si avec la, avec la marmotte. Ich hab gesehen gar manchen Herrn avec la marmotte, der hätt die Jungfern gar zu gern, erwecke la Marmotte, erwecke sie, erwecke la, erwecke la Marmotte, erwecke sie, erwecke la, erwecke la Marmotte. Hab auch gesehen die Jungfer schön, erwecke la Marmotte, die täte nach mir kleinen sehn, erwecke la Marmotte, erwecke sie, erwecke la, erwecke la Marmotte, erwecke sie, erwecke la, avec la marmotte. Nun lasst mich nicht so gehen, ihr Herr, avec la marmotte. Die Burschen essen und trinken gern, erwecke la Marmotte, erwecke sie, erwecke la, erwecke la Marmotte, erwecke sie, erwecke la, erwecke la Marmotte.